Erster Männer, Brüder und Väter, hört zu. Ich will mich jetzt verteidigen. Zweiter, sie hörten, dass er Hebräisch sprach. Dann waren sie sehr ruhig. Er sagte, Dritter, ich bin ein Jude. Ich wurde in Tarsus geboren. Ich wuchs hier in Jerusalem auf. Ich lernte das Gesetz unserer Väter bei Gamaliel. Ich war sehr eifrig für Gott, so wie ihr heute. Vierter, ich verfolgte diese Lehre bis zum Tod. Ich nahm Männer und Frauen fest. Ich brachte sie ins Gefängnis. Fünfter, der Hohepriester und die Ältesten können das bestätigen. Ich bekam Briefe von ihnen für die Brüder. Ich ging nach Damaskus. Dort wollte ich Gläubige festnehmen und nach Jerusalem bringen. Sie sollten bestraft werden. Sechster, ich reiste nach Damaskus. Nahe bei der Stadt, am Mittag, kam plötzlich ein helles Licht vom Himmel. Es leuchtete um mich herum. Siebter, ich fiel auf den Boden. Ich hörte eine Stimme. Sie rief, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Achter, ich fragte, wer bist du, Herr? Er sagte zu mir, ich bin Jesus von Nazareth. Du verfolgst mich. Neunter, meine Begleiter sahen das Licht. Aber sie hörten die Stimme nicht, die zu mir sprach. Zehnter, ich fragte, was soll ich tun, Herr? Der Herr sagte, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Elfter, ich konnte wegen des hellen Lichts nichts sehen. Meine Begleiter führten mich an der Hand nach Damaskus. Zwölfter, ein Mann namens Ananias lebte dort. Er war sehr fromm und hielt das Gesetz. Alle Juden in Damaskus sprachen gut über ihn. Dreizehnter, er kam zu mir und sagte, Bruder Saul, sieh wieder. Sofort konnte ich ihn sehen. Vierzehnter, er sagte, der Gott unserer Väter hat dich ausgewählt. Du sollst deinen Willen kennen. Du sollst den Gerechten sehen. Du sollst seine Worte hören. Fünfzehnter, du sollst sein Zeuge für alle Menschen sein. Du sollst erzählen, was du gesehen und gehört hast. Sechzehnter, warum wartest du noch? Steh auf und lass dich taufen. Wasche deine Sünden ab. Rufe seinen Namen an. Siebzehnter, ich kam nach Jerusalem zurück. Ich betete im Tempel. Dann fiel ich in eine Art Schlaf. Achtzehnter, ich sah ihn. Er sagte zu mir, geh schnell aus Jerusalem weg. Sie werden nicht glauben, was du über mich sagst. Neunzehnter, ich sagte, Herr, sie wissen doch, dass ich die Gläubigen festnahm. Ich verletzte sie in den Synagogen. Zwanzigster, als Stephanus, dein Zeuge, getötet wurde, war ich dabei. Ich fand es gut. Ich passte auf die Kleider der Mörder auf. Einundzwanzigster, er sagte zu mir, geh. Ich werde dich weit weg zu den anderen Völkern schicken. 22. Sie hörten ihm bis zu diesem Wort zu. Dann schrien sie laut, Weg mit diesem Mann. Er darf nicht leben. 23. Sie schrien. Sie zerrissen ihre Kleider. Sie warfen Staub in die Luft. 24. Der Oberst befahl, Paulus in die Burg zu bringen. Er sagte, man solle ihn auspeitschen und befragen. Er wollte wissen, warum die Leute so schrien. 25. Sie banden ihn fest, um ihn auszupeitschen. Paulus fragte den Hauptmann, dürft ihr einen Römer ohne Urteil auspeitschen? 26. Der Hauptmann hörte das. Er ging zum Oberst und sagte, was willst du tun? Dieser Mann ist ein Römer. 27. Der Oberst ging zu Paulus. Er fragte ihn, sag mir, bist du ein Römer? 28. Paulus sagte, ja. Der Oberst antwortete, ich habe dieses Bürgerrecht teuer gekauft. Paulus sagte, ich bin aber als Römer geboren. 29. Die Männer hörten sofort auf, ihn zu befragen. Der Oberst bekam Angst. Er wusste jetzt, dass Paulus ein Römer war. Er befahl, ihn sofort loszubinden. 30. Am nächsten Tag wollte der Oberst den Grund der Anklage wissen. Er befahl, Paulus loszubinden. Er rief die Hohenpriester und den ganzen Rat zusammen. Er ließ Paulus vor sie stellen.